Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Meine Lieben, da sind wir wieder. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Sage und schreibe, 8 Wochen haben wir uns nicht gesehen, nicht gehört, aber diese trübe Zeit hat jetzt ein Ende. Wir haben uns wieder und ich freue mich sehr auf euch, freue mich sehr auf die Gespräche mit euch. Jede Nacht, ab sofort, wieder wird getalkt, außer Samstag und Sonntag, telefongetalkt, hier im WDR Fernsehen und im Radio bei 1 Live. Und wir starten heute am Montag, wie das üblich ist am Montag, mit einem offenen Talkradio. Und falls ihr das vergessen habt, das bedeutet, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir hier in der Sendung jetzt unterhalten wollt. Sei es nun was Politisches, was Gesellschaftliches, was Privates, eine Liebesangelegenheit, irgendwas mit Sex, was auch immer. Und ich möchte gerne noch ein Thema vorgeben für heute Nacht, was ja auch nahe liegt, nämlich Urlaubshighlights und Urlaubsdurchhänger. Was ist so in den letzten Wochen bei euch passiert, was mega stark war und richtig superklasse? Und was ist passiert, was vielleicht nicht so toll war? Also, wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, hier jetzt live, dann ruft an 0130 2911, 0130 2911. Und es geht los mit Alex, 16 Jahre, und Heidi, 15 Jahre. Hallo. Hallo. Juhu. Hallo. Ich höre euch, wunderbar. Cool. Seid ihr, ja, finde ich auch cool. Wollen wir jetzt erst was zum Urlaub sagen? Halt, stopp. Seid ihr zwei Mädels? Ja. Alex und Heide. Ja. Ja, wenn ihr wollt, wenn ihr was zu erzählen habt, legt los. Was zu erzählen? Ja, wir haben eigentlich gar nichts zu erzählen. Ja, das ist interessant, ja. Wir waren nicht so toll, wir waren nicht irgendwie weg oder so. Wir waren eigentlich nur hier so in Deutschland. Die Heide war mal in Köln. Und, hat's euch gefallen in Köln? Oder hat's ihr gefallen, dir gefallen? Ja, in Köln? Ja. Super. Hm? Ja. Und wo noch? Das war's. Das war's. Ja. Und also mehr so Urlaub dann zu Hause in der Heimat gemacht? Ja, in Frankfurt. Ja. In Frankfurt. Was habt ihr unternommen in Frankfurt? Ja, wir waren öfters im Schwimmbad. Ja. Und wir waren noch auf dem Museumsuferfest bei uns in Frankfurt. Das war auch ganz lustig. Ja, im Schwimmbad war ja nicht so dolle dieses Jahr, ne, mit dem Wetter. Mhm. Naja, es ging ja viele Jungs. Viele Jungs. Knackige Jungs. Knackige Jungs. Deshalb geht ihr beide also ins Schwimmbad, um knackige Jungs zu sehen. Naja, nicht unbedingt. Auch so, um zum Sonnen. So, so seid ihr drauf. Welche Jungs gefallen euch am besten? Oje. Wie müssen die aussehen? Ja, du gefällst uns gut. Ja, ich bin ja schon ein alter Sack. Ja, das stimmt. Also ich denke mal so. Wir mögen eigentlich alle so. Alle so. Blonde, schwarze. Ja. Ich stehe mehr auf dunkle. Mehr auf dunkle. Schönen knackigen Po. Ja. Ne, da gucken die Mädels auch drauf, das weiß ich. Ihr wolltet aber irgendwas anderes noch sagen, oder? Ja, wir wollten, zwar ja die Bravo Geburtstag und da wollten wir was zum Thema sagen. 40 Jahre Bravo. Ja, genau. Ich war auch Bravo-Leser früher. Manchmal blätter ich jetzt auch noch ein bisschen drin rum. Überall auch. Ja. Und wir wollten nämlich sagen, dass wir das nicht so toll finden, dass die Bravo, dieses Dr. Sommer-Team, dieses Liebe, Sex und Zärtlichkeiten, dass die da irgendwie, die greifen immer so vor, weil da schreiben zum Beispiel 14-jährige Mädchen dann hin, die dann erzählen von ihren Erlebnissen mit ihrem Freund und so. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie, da wird man so unter Druck gesetzt. Also, dass man das dann auch alles schon mal ausprobiert haben muss und so. So mit 14 und so, weil wir sind ja 15 und 16 und so. Und ja, wir haben noch nicht mit dem Jungen geschlafen. Und wenn dann so 14-Jährige oder sogar 13-Jährige da schreiben, so wie ihr erstes Mal war und so, dann fühlt man sich so, als ob man das schon früher erlebt haben muss oder so. Ja. Also das heißt, dass ihr euch da, trotz dass ihr noch so jung seid, irgendwie unter Druck gesetzt fühlt und unter Leistungsdruck steht quasi. Nach dem Motto, wir fühlen uns schon wie alte Frauen, weil noch nichts passiert ist großartig. Ja, genau. Ja. Und das finden wir halt nicht so toll. Weil irgendwie ist man echt unter Druck, weil die schreiben sowas und das finde ich nicht so gut. Wobei ich eigentlich, ich verfolge das nicht so ganz genau, ich meine, mich zu erinnern, dass die Leute da, die Kollegen, auch immer so betonen, dass man das für sich entscheiden sollte, wann man zum ersten Mal mit jemandem schläft und dass man sich da eben nicht so unter Druck setzen lassen sollte. Ja, aber da gab es, also vor kurzem gab es noch so eine Seite, da war so ein Mädchen und ein Junge, die haben sich dort ausgezogen und die haben dann über ihre sexuellen... Genau, ja, ja. Und da war dann einmal auch eine 13-Jährige und die hat halt gesagt, dass sie schon mit ihrem Freund geschlafen hat und sowas. Ja. Halt schon ein bisschen komisch, wenn man das dann liest und selber viel älter ist. Also ich finde dann schon, wenn ihr diese Meinung für euch habt, dass ihr euch da Zeit lassen wollt, dann lasst euch auch nicht kirre machen durch die Bravo. Ihr seid nicht altmodisch oder nicht altbacken, wenn ihr, weiß ich, mit 17 oder mit 18 zum ersten Mal mit einem Jungen schlaft. Finde ich völlig in Ordnung. Ja, also wir persönlich, also wir setzen uns auch nicht unbedingt damit unter Druck, aber ich denke, dass es auch viele andere Mädchen oder Jungs gibt, die sich total damit unter Druck setzen. Ja, vielleicht auch noch jüngere als euch, ne? Ja. Ja. Das kann auch sein, dass sich dann halt vielleicht 13-Jährige dann angesprochen fühlen und denken, ja, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch machen soll und so. Ja. Die dann vielleicht keinen Freund haben und dann sagen, oh, jetzt brauche ich unbedingt einen Freund. Und oder so, dass man nicht normal ist, wenn man schon so früh mit einem Jungen schläft. Genau, ja. Ja. Wie ist das denn, ihr seid, ich gehe mal davon aus, dass ihr beide Freundinnen seid. Mhm. Ja, und sicher auch sehr viel und offen auch über solche Sachen sprecht. Ja, genau. Sehr viel wahrscheinlich sogar. Ja. Was ist denn so bei euch der Grund, weswegen ihr da doch eher vorsichtig rangeht und sagt, wir sind da noch, wir warten da noch ein bisschen mit? Ja, nee, das sagen wir nicht. Wir wollen das eigentlich eher so auf uns zukommen. Ja, also ja, wir setzen uns jetzt keine Grenze, dass wir sagen, nee, also bis 18 bleibe ich jetzt Jungfrau. Mhm. Also wir sagen, also wir setzen uns nicht unter Druck, weil wir haben im Moment keinen Freund. Ja. Und dann leider lassen wir es uns also so auf uns zukommen. Wir gucken halt mal. Ja, finde ich eine absolut gesunde und richtige Einstellung. Gut. Die müsst auch weiter durchziehen. Ja. Ja, sagten sie im Chor, wie wunderbar. Habt ihr so ein Twin-Telefon, wie man das nennt? Ja, also wir können hier, also wir können euch beide hören. Achso, mit Lautsprecher. Mhm. Ihr Lieben, schön, dass ihr durchgekommen seid. Ja, wir freuen uns auch. Das war das erste Mal, dass wir angerufen haben. Und wir sind gleich durchgegangen. Ja, das ist ja ein Ding, ne? Und dann direkt nach der Sommerpause. Ja, wir sind auch froh, dass wir dich wiedersehen. Ja, genau. Das war so lange. Wir haben so lange gesehen und wir hatten in den Ferien so viel Zeit, abends deine Sendung zu gucken. Ja. Und was nicht da. Da müssen wir vielleicht irgendwann mal was anderes machen. Das haben mir so viele Schüler geschrieben, dass jetzt gerade, wo sie Zeit haben, ja, genau, bin ich auch im, ja, Urlaub, ne? Vielleicht sollte ich irgendwie im September in Urlaub gehen oder so. Ja, oder demnächst. Das, ja. Ja? Ja, habt ihr deine Sendung ist echt klasse. Die Heide meint, ich sollte das nicht sagen, weil ihr das so auf, ja, den Keks nervt, wenn alle sagen, dass deine Sendung so gut ist. Aber sie ist wirklich gut. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Jetzt ist die Schule auch, ja, in Hessen wieder zugange, ne? Mhm. Leider, ne, oder? Ja. Ja, ja, geht schon. Wie lange müsst ihr noch? Hm? Wie lange müsst ihr noch zur Schule gehen? Wie viele Jahre? Oh, noch lange. Vier oder so. Ja. Dann wünsche ich euch noch schöne viele Jahre in der Schule. Ja, schön. Tschüss, ihr beiden. Ciao. Marc, 21, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Marc, dein Thema. Hallo. Ja, und zwar geht's darum, ich bin vor 3 Wochen in eine WG gezogen, mhm, und hab da halt tierisch Palaver mit dem Mitbewohner. Was, tierisch was? Ich hab da tierisch Palaver mit dem Mitbewohner. Also Ärger. Also ich hör dich ganz schlecht. Ja, wie kommt das? Verstehe ich nicht. Wir machen mal einfach weiter. Also du hast Ärger, richtig Ärger mit dem Mitbewohner bekommen. Ja. Ja, warum? Ging um so lapidare Sachen, da habe ich auch schon im Vorgespräch gesagt. Zum Beispiel ging es um Glas. Also ich bin eingezogen, ja, im Heim für Erzieher. Ich bin also Erzieher. Ja. Und da meinte er unbedingt, es wäre sein Glas. Und ich habe dann halt tierisch Palaver mit ihm gekriegt. Und ich bin auch ein relativ ordentlicher Mensch. Ja. Dann denke ich so von mir. Und er spült mich und wäscht mich ab und ich habe da halt tierische Probleme mit. Und wollte ich mal fragen, ob du irgendwie da Probleme oder mir irgendwie einen Rat geben könntest, wie ich mit dem klarkomme. Weil ist das dein einziger Mitbewohner oder gibt es da noch mehrere? Nee, da gibt es noch mehrere. Also einer ist jetzt ausgezogen. Also wie viele sind es insgesamt? Also sind insgesamt 4. Einer, ja, ist ausgezogen, da sind wir nur noch 3. Ja. Das ist halt ein Mann, ja, und noch eine Frau. Mit der habe ich überhaupt kein Palaver. Und, also das wollte ich gerade fragen, der Hauptkonflikt findet statt zwischen dir und diesem Jungen. Ja. Ja, und mit den anderen klappt das. Ja, ich bin halt seit 3 Wochen da. Ja. Und, wie ist denn er schon... Ja. Bitte? Ja, sag mal. Nee, und er ist halt schon seit einem Jahr da. Ja. Und er denkt halt irgendwie, er hätte da voll das Ausrecht. Wie ist denn sein Verhältnis zu den anderen Mitbewohnern? Also, das andere Mädchen, oder die Frau, die da ist, die kennt er noch nicht so lange. Ja. Nur halt, ich komme von der Arbeit, möchte mich dann womöglich da hinsetzen und ich habe dann halt nur Stress mit ihm. Ne? Ja. Was sagt, geht los, bitte? Was sagt das Mädchen denn zu eurem Stress? Also die kenne ich auch noch nicht so lange. Also, und mit der habe ich mich da überhaupt gar nicht drüber unterhalten. Aber die kriegt das doch mit, wenn ihr beide immer zofft. Nee, kriegt also Nachtdienst gibt's da, mhm, in diesem Heim halt. Und also ich komme nach Hause, möchte mich dann womöglich da hinsetzen, da sind wir schon da wieder Big Poscher. So ein Sessel. Mhm. Und dann denke ich ja, gibt halt nur einen Fernseher oder einen Fernseher in diesem Haus. Mhm. Und dann setze ich mich da halt hin und Ja, dann denkt er halt echt, er wäre der Big Pascha. Ja. Ne? Also, es sind im Grunde genommen Kleinigkeiten, ne? Stichwort Glas. Das sind Kleinigkeiten, ja. Überhaupt keine Frage. Aber ich meine, solche Kleinigkeiten können zu großen Problemen werden. Ja, klar. Wie? Nur irgendwie nervt mich das auch mit der Zeit an, ne? Ja. Habt ihr denn richtig intensiv darüber geredet schon? Nee, wir haben also überhaupt noch nicht darüber geredet, weil ich auch nicht denke, dass der Mann irgendwie mit sich reden lässt. Ja, nun gut, das ist aber nun ein dickes Vorurteil. Ich meine, das allererste, was man machen muss, ist, dass ihr erstmal miteinander redet. Ja, das ist das Simpelste überhaupt. Das versuche ich. Versuche ich wirklich. Nur er lässt halt mit sich irgendwie überhaupt gar nicht reden. Aber so den richtigen Versuch hast du noch nicht unternommen, wie ich das rausfinde. Doch, habe ich versucht. Schon, zum Beispiel geht ganz ganz normal darum im Fernsehprogramm. Ja. Und ja, da gucken wir. Ja, ich gucke das und das. Ne? Mhm. Das hört sich echt total blöd. Nur das ist so. Und ich habe da. Und diese Frau hält sich da vollkommen raus? Diese Frau ist relativ. Weil die halt auch Nachtdienst hat und die Nachtdienste haben sich halt. Ja. Und ich habe meistens. Also Marc, da gibt es natürlich keine Allround-Lösung, irgendeine theoretische Lösung, ne? Jetzt bricht die Leitung gleich ganz weg. Also ich würde so vorgehen, dass ich dann nun schon dann nochmal einen Versuch unternehmen würde, mit dem Burschen mal Tacheles zu reden. Und wenn nun alle Stricke nicht reißen, dann würde ich mal auch mit der Frau reden, dass ihr vielleicht zu dritt mal ins Gespräch kommt, um eine Lösung zu finden. Mhm. Und wenn das nun auch nicht nutzt, dann muss er da ausziehen. Ja, nur es gibt das als, Problem es gibt, ist, ich komme von außerhalb. Ja, ist mir schon klar, dass das wahrscheinlich ein Riesenschwanz von Problemen daran hängt. Aber es gibt einfach Menschen, die auch nicht miteinander können. Ja, klar. Aber die Schritte sind, du und mit muss, ihm, du nochmal mit ihm. Leben, ne? Ja, und tun oder, ich, das heißt, ich muss mit dem Mann leben. Ja. Aber also, versuch das mal. Ja, versuch das mal so anzugehen. Erstmal ihr beide noch mal intensiv, dann mit der Frau. Und dann muss man weiter gucken. Ja, viel Glück. Okay. Marc, ciao. Jo. Tschüss. Sven, auch 21. Guten Morgen. Hi, guten Morgen, Jürgen. Hi. Ich möchte mit dir eigentlich ganz gerne über Leerstellen sprechen. Eigentlich ein Thema, wo die ganzen Medien momentan drüber schreiben und reden. Ja. Ich bin der Meinung, dass unsere lieben Politiker noch ein bisschen was ändern müssen, nämlich am Berufsbildungsgesetz. Mhm. Point ist, wenn du nicht mindestens 24 bist, keine abgeschlossene Berufsausbildung hast, darfst du nicht ausbilden. Mhm. Und wenn du ausbilden dürftest, dann musst du so eine Ausbildereignungsprüfung machen und dich 3 Wochen jeden Abend bei der IHK hinhocken und darfst du deine pädagogischen Aufgaben als Ausbilder anziehen. Warum ich anrufe, ist eigentlich ganz klar. Ich bin 21, Ja. Hab mich vor 8 Jahren, also mit 13, selbstständig gemacht. Mhm. Durfte bis jetzt nicht ausbilden. Stopp. Und du hast dich mit 13 selbstständig gemacht? Ja. Was hast du gemacht? Ich habe eine ziemlich clevere Idee bei Apotheken gehabt. Ich habe die damals mit diesem ganzen Nippeskram beliefert, was sie nicht mehr abgeben durften, jetzt aber wieder tun dürfen und mittlerweile machen wir Kosmetik und Pharma. Du heißt aber nicht zufällig Lars, ne? Oh nein, nicht Lars, ich bin drauf, um Gottes Willen, no way. Klingt so ein bisschen. Ehrlich? Um Gott, nein. Viel zu spießig, der Knabe. Aber ganz kurz zum Thema zurück. Das Problem ist natürlich, dass die ganzen kleinen Unternehmer gar nicht die Kohle und gar nicht die Zeit haben, sich dahin zu hocken. Ja. Und bei uns ist es so, wir haben definitiv die Fähigkeit auszubilden, sind mit unserer Infrastruktur so auf dem allerneuesten Stand, sei es jetzt eine eigene Homepage im Internet, jeder Mitarbeiter hat eine eigene E-Mail, wir haben für unsere Kunden Service über 030 Nummern, wir haben eines der modernsten Logistikzentren in Europa. Aber du selbst hast auch nichts gelernt, ne? Du hast dich da selbst so reingelernt. Naja, klar, ich habe die Schule mit 15 geschmissen. Mhm. Und was wir eigentlich tun wollen, ist, wir wollen ausbilden. Wir haben ein EU-Förderprogramm gemacht. Wir bieten also dem Auszubildenden die Möglichkeit, 3 Monate in einen EU-Staat zu gehen, bei einem unserer Lieferanten, dort in Spanien oder Frankreich oder in Holland. Mhm. Und wir haben also gekämpft. Ich habe gesagt, es gilt nicht. Auch Leutnant in der Wirtschaft muss sich engagieren, gerade in den Zeiten heute. Ne? Mhm. Und habe ein bisschen in Bonn gewirbelt und nach 6 Monaten... Gespräch mit der IHK und mit Bonn haben wir die Zuerkennung der fachlichen Eignung bekommen. Das hat uns noch insgesamt 640 Mark gekostet, irgendwie so. Und ja, wir haben eine Ausbildungsstelle und suchen noch eine Kauffrau für Bürokommunikation und großen Außenhandel. Natürlich ein Junge ist auch okay. Aha. Und ihr alle da draußen, die noch nichts gefunden habt, irgendwie ruft die 1Live-Hotline an, die Nummer kennt ihr. Und Jetzt ist was los. Von wo rufst du an, aus welcher Gegend? Aus Bochum. Also ganz kurz noch... Ja, aber schön, finde ich gut. Also eine tolle Sache. Sag noch ein paar Worte zu eurem, zur Firma. Okay, wir machen Kosmetik und Pharma. Unsere Kunden sind Apotheken. Dann Handelsleute wie Tengelmann, Ehrplatz, Schlecker, Rossmann, bla bla bla. Also ihr seid im Handel tätig, ne? Das ist eine Handelsfirma. Ja, wir produzieren nicht selbst. Ja. Wir lassen produzieren und damit sind wir nach dem deutschen Handelsgesetz, aber auch Hersteller, sind alles unsere eigenen Marken. Und wir suchen eigentlich jemanden, der ganz viel Persönlichkeit mitbringt. Teamfähigkeit, einen sehr hohen emotionalen Quotient besitzt, Englisch spricht und sich mit Medizin auskennt. Sag mal, also deine Kritik war auch, das war, denke ich mal, auch der Grund deines Anrufes, ein Appell an die Politik, dieses zu vereinfachen. Naja, das nervt natürlich irgendwo jeden, ne? Weil ich glaube zum einen, dass die ganzen kleinen Unternehmen, so ja. 3, 4, 5 Mitarbeiter, weißt du, da kann sich der Chef nicht hinsetzen und irgendwie wochenlang zu IHK rennen und sich da so einen Scheiß reinziehen. Woher kommt denn jetzt euer großes Engagement, dass ihr das gemacht habt? Aus Menschenfreundlichkeit. Nein, nicht unbedingt, weil, weißt du, die Anforderungen an dich als Unternehmer werden immer größer und folglich musst du qualifizierte Leute haben. Mhm. Und das kannst du natürlich tun, wenn du selbst ausbildest. Mhm. Jetzt aber das Thema mal beiseite. Jetzt muss ich dich doch noch ein paar Sachen fragen. Du bist mit 21 ein erfolgreicher Unternehmer, hört sich fast so an. Wie viele Leute hast du unter dir oder wie viele Leute arbeiten für dich? Unter mir niemand und für mich auch nicht. Wir arbeiten alle miteinander. Okay, aber es ist deine Firma? Ja, und insgesamt sind wir 16. 16 Leute. Mhm. Mit 13 angefangen, mit 15 aus der Schule ausgestiegen. Ja, das war irgendwie so scheiße, weißt du, irgendwie in der Pause mal auf Klo im Handy und es war mir ziemlich unangenehm. Aber das hat doch gewisse Parallelen zu dem Windhorst, ne? Ja, ich meine, weißt du, ich glaube, bei Lars ist es mehr heiße Luft als alles andere. Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. Wie viel Umsatz hast du im Jahr? Es sind schon einige Millionen. Einige Millionen. Bist du mit 21 schon ein Millionär? Nee. Aber du könntest es bald werden, sagen wir so. Ist so die scheiß Medien. Es ist keine Schande. Nein, es ist keine Schande. Ich habe da höchsten Respekt vor, wenn du mit 21 so eine Leistung hingelegt hast. Du weißt, darum geht's mir gar nicht. Es geht mir eigentlich gar nicht um die Kohle. Es geht mir vielmehr darum, wirklich was zu bewegen. Ja, also es geht mir aber bei der Frage darum, dass ich herausbekommen will, ob jemand so eine Leistung hinlegt, dass er mit 21 Millionär ist. Habe ich höchsten Respekt vor, Junge. Also mein Streben ist eigentlich ganz einfach. Unsere Unternehmensziele sind zum ersten Erhaltung von Arbeitsplätzen, ja. Liquidität und Expansion. Und da investieren wir natürlich in den EU-Markt rein, in Kataloge etc. Ja. Und es geht eigentlich gar nicht so um die Kohle. Es geht eigentlich vielmehr darum, was zu bewegen und Leuten, die 40, 50 sind, irgendwie zu zeigen, dass auch junge Leute was auf die Beine bekommen. Also ist auch die Lust bei dir am Gestalten, ne? Ja, völlig. Ich meine, ich arbeite 16, 18 Stunden. Ich arbeite jetzt noch, bin gerade in einer Company. Ja. Wenn ich keinen Bock hätte, dann würde ich vielleicht morgen bei Schlecker in der Kasse stehen oder hier am Strand irgendwelche Drinks servieren. Ja. Ich mache das, was mich anmacht. Hast du nicht auch tierischen Stress mit deinen Eltern gehabt? Auch gar nicht. Das ist an denen eigentlich so völlig vorbeigegangen. Aha. Also die haben dem zugestimmt sogar oder das im Laufen lassen? Keine Wahl. Ich habe es einfach gemacht. Aha. Und jetzt sind sie stolz auf dich? Ja. Klar. Was für ein Auto fährst du? Ich liebe meinen Renault Twingo. Aha. Finde ich völlig cool. Understatement ist more than overstatement. Ja. Und ich brauche keine prolligen Sachen irgendwie, weil ich habe eine ganz kleine Wohnung, kostet mich 600 Mark Miete. Ja. Und ich versuche wirklich zu leben. Das ist für mich viel wichtiger. Meine Freunde sind Priorität Nummer eins. Hat man denn, ich meine, das ist ja nur wirklich ein Problem für alle Leute, die in irgendeinem stressigen Beruf leben. Und für einen jungen Mann nur sowieso. Hast du Zeit für deine Freunde oder für eine Freundin? Weißt du, Zeit musst du dir nehmen. Ja, kannst du sie dir nehmen? Es gibt immer Dinge, die so wichtig sind, gerade wie Freundschaften. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Zwischen 14 und 16. Das ist ja irre. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Und dann kommst du nach Hause und hast noch Zeit für Freunde? Na klar. Das ist aber wie viele Stunden Schlaf brauchst du? Zwischen 5 und 6. Ja, das geht, ne? Na klar. Ich brauche 9 Stunden. Dann ist es schwierig, Millionen zu machen. Wie sieht's mit Freundin aus? Ich bin gay, aber ich habe einen Freund. Hast einen Freund? Ja, schön. Also Sven, dann wünsche ich dir weiterhin super viel Erfolg. Klasse, danke. Und wir reichen die vielen Interessenten, da gehe ich von aus, an dich oder an euch weiter. Ja, klar. Wir haben deine Telefonnummer. Und vielleicht kommen wir in irgendeiner anderen Geschichte nochmal ins Gespräch. Würde mich freuen. Alles Gute. Dann. See you. Ciao. Ciao. Lars, jetzt kommt Lars, aber nicht Windhorst, ne? 17, hallo. Hallo. Hallo Lars. Na, wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir geht's auch bestens. Bestens. Und zwar, mein Thema, Rechtsradikale und Skinheads. Ja, kein schönes Thema, aber es ist leider ein Thema, ne? Möchte man so sagen, denn ich bin Anhänger dieser Bewegung. Mhm. Es ist so eine Sache, es hat bei dir, also... pass auf, erst vorab, mach mal deinen Fernseher leise. Es hallt im Hintergrund. Oder dein Radio, oder was du da hörst, du siehst. Genau, I mean, ja, genau. Ja, okay. Ja, also du bist... Jetzt besser? Ich denke schon, ja. Also du bist Skin. Ja, ich bin Skinhead, ja. Ja. Du wolltest gerade was sagen, sag mal fertig. Ja, und zwar hat vor der Sommerpause einer bei dir angerufen. Ja. Also den Namen weiß ich nicht mehr. Der hatte einen Bruder, der rechtsradikal war. Mhm. Und die Eltern waren wohl irgendwie im Urlaub oder so und der hätte jetzt wohl den großen Macker rausgemacht. Ja, ich weiß, ja. Und dazu wollte ich einfach mal eben sagen, diese Sache mit den Skinheads und so, was da mal geredet wird, Skinheads sind Neonazis und sowas, also da wollte ich mal zu sagen, das stimmt einfach nicht. Wie empfindest du dich denn, Lars? Ja, also politisch bin ich rechtsorientiert, stimmt schon. Erklär mal, was das heißt für dich. Ja, also sehe ich den nationalen Sinn im Volke und ich sage auch, dass irgendwo die Nationalität durchgreifen muss. Das ist ja erstmal auch noch nichts Schlimmes, was Verwerfliches. Ja. Identifizierst du dich denn mit Ideen wie Demokratie? Ja, Demokratie, also ich sehe das so, ich stehe eigentlich dazu, dass von meiner Sicht aus muss eine nationale Demokratie herrschen. Was heißt das? Das bedeutet, dass die Demokratie, die wir jetzt haben, die ja in meinen Augen falsch ist, oder überhaupt in vielen Augen falsch ist, dass die erstmal verändert werden muss, weil... In welche Richtung denn? Ja, dass die nationaler ausgeführt werden muss. Und was meinst du mit nationaler? An erster Stelle muss das Volk mehr gefragt werden. Und wenn das Volk mehr gefragt wird und unser eins oder ich sag mal jetzt die Jugend gefragt wird, dann muss es auch heißen, nicht einfach, dass jetzt, wenn irgendwelche rechtsgesinnten Parteien irgendwie da über den 5,0 oder 6,0 Punkt springen, dass es dann heißt, die werden abgewürgt, weil die völkerfeindlich sind oder volksfeindlich oder volksverhetzend oder so. Höre ich daraus, dass du noch mehr Demokratie willst, als sie jetzt vorhanden ist? Ja, also mehr Demokratie auf alle Fälle, hundertprozentig. Nur, Was ist daran national? Ja, national ist einfach die Sache, dass ich das so sehe, dass das in nationaler Ebene laufen muss. Das bedeutet also im eigenen Volk, in der eigenen Fortbewegung, in dem, was einst aufgebaut wurde und was wieder aufgebaut werden soll. Also was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendwie absolut faschistisch denke, dass ich sage, hier Neonazis an die Macht oder so. Ja, also das ist mir nicht so ganz eingängig, was du da sagst. Ich verstehe, wenn du sagst, dass es noch mehr demokratischer zugehen soll, aber das sagen ganz viele linke Gruppierungen auch. Deswegen frage ich dich jetzt konkreter, was sagst du zur wenn wir jetzt in die Vergangenheit gehen, zum Dritten Reich? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich sag's mal so, es gibt sehr, sehr, sehr viele Sachen, die da falsch gelaufen sind. Und es gab teilweise auch gute Sachen. Also ich bin nicht fürs Dritte Reich. Wenn es nach mir ginge, ich will kein Drittes Reich. Aber ich hab teilweise auch die Ansicht, sag ich's mal so, dass ich so einigermaßen das vertrete, was damals gelaufen ist. Zwar nicht in dieser radikalen Form und in dieser, ich sag mal, mörderischen Form, aber einige Ansichten möchte ich doch schon wieder durchsetzen. Aber ist ja klar, dass man diese schlimmen Dinge, die passiert sind, dass die nicht trennbar sind von dem vermeintlich Besseren oder Guten. Es ist die größte Katastrophe unseres Volkes gewesen. Und dem dann auch noch gute Seiten abzuringen. Ja, gute Seiten, ich sehe, gute Seiten kann man sehen, wie man will. Das ist die Sache. Was waren denn gute Seiten für dich? Ja, gute Seiten für mich waren erstmal, es herrschte Arbeit, es herrschte Frieden im Volke. Also das sind so jetzt die... Es herrschte Frieden im Volke? Ja, also ich sag mal, Wären die Juden verbrannt worden, herrschte Frieden im Volke? Ja, das ist jetzt so eine Sache zu der ich mich nicht so gern bekenne, weil das eigentlich nicht so mein Ding ist. Das mit den Juden, das finde ich selber... Ist eigentlich nicht so dein Ding. Junge. Ja, das ist so eine Sache. Weißt du, ich will von dir hören, dass du dich vollkommen von solchen Sachen distanzierst und nicht, dass du sagst, das ist so eigentlich nicht mein Ding. Mensch, denk mal darüber nach, was da für ein unglaubliches Elend angerichtet worden ist. Millionenfach. Ja, Millionen. Ja, das ist auch so eine Sache. Es wird heutzutage, ich sag jetzt mal, die Skinhead-Bewegung, die wird einfach aufgerieben durch irgendwelche Medien, die da irgendwie so einen Scheiß plappern, von wegen, dass da haben wieder Skinheads gewütet und da haben wieder Skinheads gewütet. Lars, ich weiß auch, dass nicht jeder Skinhead ist gleich ein Nazi. Das ist, ja, da brauchst du mir nicht zu erklären. Das ist gut. Aber es ist halt für mich schon, es geht mir schon ziemlich an die Nieren, wenn ich höre von einem 17-Jährigen, dass er solche Sachen wie die Judenvernichtung relativiert. Also, dass er sagt, nein, irgendwie... Also, relativieren tue ich das nicht. Ich sehe die Judenvernichtung als solches, wie es damals stattgefunden hat, finde ich absolut, ich sag mal, hirnrissig und absolut falsch. Das war das Falscheste, was je gelaufen ist. Jetzt gehen wir mal in die Gegenwart. Ja. Was sagst du zu den leider Gottes immer wieder auftretenden Anschlägen auf Ausländer in Deutschland? Meinst du jetzt speziell die Asylbewerberangriffe? Ja, zum Beispiel, ja. Ja, also das ist jetzt so eine Sache, da sind in meinen Augen keine Leute der offiziellen Bewegung oder ich sag mal mehr der inoffiziellen Bewegung mehr dran beteiligt, sondern das sind eigentlich... Ich will wissen, was du dazu denkst. Da gibt's eigentlich nur eine klare Aussage. Entweder sagst du, ich verurteile das... Ich verurteile das, ja. Wenn und aber, also ich sehe, dass das... es gibt genug Wege und ich glaube, Mord ist der überhaupt schlimmste Weg, den man überhaupt wählen kann. Von daher. Hast du denn darüber nachgedacht? Du bist super jung noch. Dass du bei aller Sympathie für vielleicht auch nationalere Gedanken, dass du dich vielleicht viel besser aufgehoben fühlst in einer Partei, die, weiß ich jetzt, innerhalb unseres demokratischen Spektrums agiert, die halt auch diese Richtungen und Ziele verfolgt. Also ich persönlich bin eigentlich Anhänger einer Partei, die du wahrscheinlich nicht so gern magst. Und zwar, den Namen, den nenne ich lieber nicht. Nenn jetzt mal. Ja, scheiße, soll ich den Namen nennen? Ja klar, ich frag dich jetzt, welche Partei ist das? Flüstert dir jemand da was vor, oder was? Nein, ich sitze hier gerade mit einem Kameraden zusammen und der guckt mich die ganze Zeit so dämlich an, ich weiß nicht. Also ich sag das jetzt mal frei von mir raus. Ja. Also ich bin Anhänger einer, also ich sag einfach mal, ich bin Anhänger einer rechtsextremen Partei. Das sind ja nun nicht allzu viele. Mhm. Was ist jetzt so kompliziert daran, diese Partei zu nennen? Weil ich eventuell diese Partei dadurch in den Schmutz ziehen könnte. Mhm. Das bedeutet also, dass offiziell irgendwas wieder dadurch zerstört oder zerschlagen werden könnte. Mhm. Was irgendwie durch den Dreck gezogen werden könnte oder so. Das möchte ich nicht so gerne. Mhm. Also Lars, meine Auffassung ist wirklich, ich weiß nicht, ob du diese Sendung kennst und mich kennst. Ja, schon sehr lange. Dann wirst du wahrscheinlich auch ungefähr einschätzen können, was ich so denke. Ja, weiß ich. Dass ich schon glaube, dass du da so in so einer Gefahrenzone bist. Weil der Schritt von dem, wo du jetzt bist, hin zu einem extremeren Denken, ist nicht mehr so weit. Und dann kommst du irgendwann in Teufels Küche. Und das ist für alle und für dich selbst ziemlich scheiße. Nein, das ist, also das muss ich dem sagen. Ich bin jetzt, also dreieinhalb Jahre bin ich jetzt Skinhead und ich habe mich noch nie, also zu irgendwelchen extremeren Ausartungen hinziehen lassen, als ich bis jetzt begangen habe. Mhm. Was also bedeutet, einfach nur irgendwie da einen Autospiegel abzutreten oder sowas. Mhm. Also jetzt speziell irgendwie Leute fahren oder so, weil sie eben fremd sind oder weil sie links sind oder so. Das habe ich bis jetzt noch nicht durchgezogen. Wieso bist du überhaupt in diese Szene gekommen? Ja, das war eigentlich durch eigene Einstellung. Ich habe Moment, lass mich überlegen. Mit 13 Jahren war das. Da habe ich mir so aus der Bücherei so ein paar Bücher von Adolf Hitler und so ausgeliehen und sowas. Hm. Und das habe ich mir dann durchgelesen, fand das auch recht interessant, aber eben nicht so aufbauend. Mhm. Also es war für mich nicht so das richtige Ding so. Was haben deine Eltern damals dazu gesagt? Haben die es mitbekommen? Zuerst eigentlich nicht so, weil es gab damals keine Fahnen in meinem Zimmer. Es gab, okay, eine Bomberjacke. Ja. Die war dann äußerst billig gekauft aus einem Markenladen. Mhm. Und so ging's dann eben los, ne? Und dann kam der Alkohol ins Spiel und so. Hast du denn ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Zu meinen Eltern, ja, ein astreines. Astreines, wirklich. Du lebst heute auch noch bei den Eltern? Ich lebe noch bei meinen Eltern. Und die billigen das auch so, wie du denkst und was du machst? Sie fördern es nicht, sie sagen, sie mögen es, von sich aus mögen sie es auch nicht so gerne, aber sie sagen zu mir, ich kann deine Einstellung nicht ändern. Mhm. Ich habe dich so und so erzogen, aber jetzt in dem Alter kann ich dich nicht mehr verändern. Ja. Also. denke ich zwar anders. Ich denke, dass man sich mit 17 schon noch verändern kann und er sollte. Wie schlimm, wenn man sich mit 17 nicht mehr verändern sollte. Was ist ganz normal? Aber ich denke einfach so, dass die Leute in dieser Gesellschaft, die versuchen einem irgendwie so hinzutrimmen, du musst so und so sein und danach musst du leben. Du hast deren Regeln und da musst du dich reinfügen und das ist es eben. Also Lars, ich finde, dass wir in einer verdammt freien, tollen Gesellschaft leben. Okay. Und mir ist diese Gesellschaft sehr, sehr, sehr viel wert. Und unser Grundgesetz und unsere Gesetze. Und ich habe keine Sehnsucht nach einer, wie auch immer, gearteten, nationaleren Demokratisierung, was immer du darunter verstehen willst, oder was du darunter verstehst. Ich hoffe, dass sich das bei dir nicht noch so weit entwickelt, dass du dich von unseren grundgesetzlichen Eigenschaften, von unserem Boden des Grundgesetzes weiter wegentwickelst. Also ich werde meiner nationalen Identität, wie ich sie jetzt habe, garantiert treu bleiben. Niemand hat was gegen eine nationale Identität. Aber ich finde es obermäßig beschissen, wenn dieses damit verbunden ist, dass wir diesen Staat, diesen freiheitlichen Staat aufgeben. Denn das hatten wir alles schon mal und da habe ich keinen Bock drauf. Aufgeben würde ich nicht sagen. Ich würde nur sagen, etwas verändern. Mhm. Denn der Staat muss nicht aufgegeben werden, der muss nur verändert werden. Mhm. Aber die Gefahr, dass wir in eine Richtung uns verändern, die verdammt danach riecht, nach dem, was wir schon mal hatten, die ist groß und da bin ich nicht scharf drauf. Lars, wir reden schon sehr lange. Ja. Alles Gute. Jo, okay, danke. Ciao. Achso, übrigens noch ein großes Lob an deine Sendung, wirklich toll. Also mach's ich sehe dich schon äußerst lange. Okay. Mach weiter so. Ciao. Ciao. Jetzt machen wir eine Pause. So, meine Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk. Aus Köln, zu sehen im WDR Fernsehen und zu hören im Radio bei 1 Live. Heute Nacht heißt es offenes Talkradio und ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Über Politik, vielleicht über Frau Schreinemarkers, über Liebe, über Sex, was auch immer. Und ich würde mich gerne weiter mit euch unterhalten über den Sommer, über den Urlaub. Was ist Tolles passiert in den letzten Wochen und was ist weniger Tolles passiert, damit wir so alle wieder auf dem Laufenden sind. Ruft mich an 0130 2911, kostenfreie Nummer für euch 0130 2911 und jetzt begrüße ich herzlich die Tanja, 16 Jahre. Hallo. Hallo Tanja. Und wie geht's? Gut. Und du? So lange noch auf? Jo, klar. Ja. Ferien noch. Du hast noch Ferien? Ja, von wo Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, da habt ihr so lange Ferien? Ja, in Bayern auch. Bis wann noch? Bis zum 8. September. Bis zum 8. September? Ja. Da schwappt jetzt eine Neidwelle hier aus dem Norden runter, das ist ja toll. Tanja, dein Thema? Ja, also ich wollte mit dir im Urlaub reden. Ja? Also, weil ich war mit einer Jugendreise unterwegs und ich habe mir am Anfang gedacht, Jugendreise, voll dumm, weil ich wollte irgendwie mal allein Urlaub fahren. Meine Eltern haben es dann halt irgendwie absolut nicht erlaubt. Ja. Also mit 16, nach dem Motto, da könnte ja was passieren und überhaupt. Und dann ich habe mit einer Freundin irgendwie weniger begeistert in Urlaub gefahren. Und dann haben wir halt dort, da waren 27 Leute in der Gruppe und das war auf Korfu in Griechenland. Nach Griechenland. Ja, und dann haben wir eben da die 27 Leute kennengelernt und es war eine super Gruppe. Und da waren 4 Teamer, also Reiseleiter, und die haben sich halt voll gut um uns gekümmert. Sie ist zwar am Anfang, ja, ihr müsst um 2 Uhr daheim sein und ihr dürft nach 12 keinen Salam mehr machen. Und dann halt hat sich voll komisch entwickelt. Wir sind dann irgendwann am zweiten Tag sind in die Disco. Und dann sind wir irgendwann um 5 oder so daheim gewesen. Dann anderes Mal um 7 daheim. Und so ging es dann die ganze Zeit durch. Und dann haben es dann halt Balkonpartys oder Beachpartys ohne Ende. Es waren echt nur Fun. Und wir haben echt einen genialen Urlaub gehabt, nur geniale Leute gehabt. Ja, cool. Ja, echt super. Und jetzt vermissen wir halt alle voll Kaufhaus, euch und meine Freundin. Wie lange war es insgesamt? Zwei Wochen, ja. Ja, und jetzt, wir haben da Leute aus München kennengelernt und die besuchen wir jetzt morgen. Aha. Oder übermorgen fahren jetzt nach München und besuchen die, weil wir können es echt nicht erwarten, wieder zu sehen. Also ein Urlaub, den du nicht bereust? Nee, absolut Trotz nicht. Anfänglicher Skepsis? Ja. Ja, war voll cool, weil es war dann voll Überraschung, dass es so gut lief und so. Ja. War voll die genialen Strände und es war echt lustig. Ja. Am Ende. Tolles Wetter. Ja, genau. Nur einmal hat es eine halbe Stunde geregnet. Tolles Essen. Ja, hat auch geschmeckt. Und tolle Jungs? Jein, also. Wie? Jein. Jein. Ding. Also du hast dich nicht verliebt? Nee, ich hatte nur so was Kleines in der Disco. Was Kleines in der Disco? Was heißt das? Ich habe einen Kerl kennengelernt, Alessandro, also Italiener, ja, aus Palermo. Ja, und dann habe ich eine Weile getanzt, haben was getrunken, haben ein bisschen geknutscht, aber das war es auch schon. Und Alessandro, so hieß er, wollte nicht mehr? Weiß nicht, ob er mehr wollte. Aber du wolltest nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Ja, jetzt fahrt ihr nach München. Ja. Am wann? Mittwoch wahrscheinlich. Mittwoch. Was sind das für Leute, die ihr da kennengelernt habt? Also es sind zwei Mädels, ja, und dort wohnen noch drei Jungs und von den Teamern wohnen da auch zwei. Und mit denen haben wir uns halt auch voll gut verstanden. Ja. Die besuchen das vielleicht dann auch noch. Ja, schön. Wie lange bleibt ihr in München? Zwischen 3 und 4 Tagen. Dann macht ihr München unsicher. Ja, genau. Warst du schon mal in München? Einmal, wo ich 4 Jahre alt war. Ja, das ist ja schon zu lange her, da weißt du ja nichts mehr. Da warst du noch nicht in der Disco damals. Nee. Wahrscheinlich nicht. Nee. Tanja, viel Spaß in München. Okay. Und meine Grüße an die anderen Leute. Ja, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Ja, frag. Wie schaffst du es eigentlich mit den Themenwechseln und so? Ich meine, so jetzt von einem Rechtsradikalen jetzt so in Urlaub und so. Und ich finde es manchmal schon voll hart so. Oder wenn man einer anruft, nur was mit einem Kind gemacht hat, einer 11-Jährigen oder so. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam irgendwie voll das lustige Thema danach und so. Wie packst du das eigentlich? Ja, also wir bemühen uns ja schon, dass die Themen nicht zu krass gegeneinander sind. Oder wenn irgendwas sehr Heftiges war, dass wir dann schon mal diese Musik, diese Pausenmusik dazwischen spielen. Ansonsten versuche ich dann, mich auch schon immer schnell umzustellen. Wie das nun genau im Hirn passiert, weiß ich auch nicht. Es gibt, muss ich aber auch zugestehen, es gab auch schon Situationen so in den vielen, vielen Interviews in den letzten Monaten und anderthalb Jahren, wo mir das manchmal nicht gelungen ist. Wenn ich einen sehr traurigen Fall hier hatte und sich dann direkt wieder auf was Neues einzustellen, ist manchmal schon schwierig, das stimmt. Ja. Tanja, alles Gute. Okay, danke. Bis dann, ciao. Tschüss. Wir werden immer jünger. Nicole, 13, hallo. Hallo. Nicole, von wo rufst du an? Von Hamburg. Aus Hamburg, aber da ist doch schon wieder Schule. Ja, ist eigentlich. Aber ich habe ein großes Problem, deswegen. Ja. Ja, also ich habe einen Jungen in Wacken kennengelernt, also auf einem Open-Air-Konzert. Ja. Und da war ich mit meiner Freundin und da habe ich einen Jungen gesehen und in den habe ich mich eigentlich sofort verknallt. Also nur so durchs Gucken? Ja. Mhm. Und nachher haben wir uns aber auch näher kennengelernt und auch geküsst nachher. Wie alt ist er? 22. 22? Ein bisschen älter. Ja. Ja, und nachher beim Abschied hat er gefragt, ob er meine Telefonnummer haben kann. Dann habe ich ihm die auch gegeben. Ja, und jetzt warte ich auf seinen Anruf und ich habe eigentlich gedacht, dass er mich auch mag. Nur mein Vater und so meint, ja, der hat bestimmt die Telefonnummer verloren. Das glaube ich jetzt auch ein bisschen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll. Wie lange ist das jetzt her? Das war am 9. bis 10.8. Ja, also schon fast drei Wochen, ne? Mhm. Fast. Mhm. Und dein Vater weiß Bescheid um diese ganze Geschichte? Ja, er war nicht so begeistert. Ja. Nur mir ging es überhaupt nicht gut. Und deine Mutter? Die wohnt bei uns nicht. Ja, du lebst bei deinem Vater. Ja. Hat dein Vater dann vielleicht sich auch ein bisschen skeptisch geäußert, dass das doch älterer Junge ist im Vergleich zu dir? Ja, hat er gesagt, such dir doch mal einen in dein Alter. Mhm. Ja, und dann hatte ich auch erst gedacht, er hat vielleicht, wo er angerufen hat, hat er vielleicht gesagt, ruf ihn nicht mal an oder so. Und nur jetzt glaube ich das nicht mehr, weil er mir jetzt auch hilft. Weil er was? Weil er mir hilft. Weil er dir hilft? Ja. Verstehe ich nicht. Er hilft mir. also ihn zu suchen. Ach, der Vater hilft. Ja, ja, aber wie könnt ihr ihn suchen? Du weißt doch gar nichts von ihm, oder? Ja, ich weiß, dass er bei der Bundeswehr ist. Ja. Dass er Marcel Thielmann heißt. Dass er in einem Dorf wohnt. Ja, mehr weiß ich auch nicht. Ja. Ja. Er hat mir zwar alles gesagt, aber ich habe mir es gar nicht so gemerkt. Mhm. Und wie kam es, dass er nicht dir auch seine Telefonnummer gegeben hat? Das wollte er, aber das war so um 6:30 morgens, weil sie mussten weg. Er hatte ein Fußballspiel. Und ich habe meine Adresse gegeben, aber schon vorher. Mhm. Ja, und da haben wir das ganz vergessen. Mhm. Und wie sucht ihr, also dein Vater und du jetzt diesen jungen Mann? Wie macht ihr das? Wir haben überall bei der Bundeswehr angerufen, haben gefragt, ob es da Marcel Thielmann gibt. Und weil Marcel, das ist ein seltener Name. Ja. Nur leider ohne Erfolg bis jetzt. Ja. Ja. Und du hast große Sehnsucht, ihn wiederzusehen? Ja. Ja. Weißt du, ich bin, deswegen frage ich jetzt auch so sehr nach, was dein Vater sagt. Ich bin schon ein bisschen vorsichtig, ein bisschen gebremst, weil der Altersunterschied schon sehr groß ist zwischen euch beiden. Ja, mein Vater hat mir es auch erst verboten. Mhm. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn man 13 ist, mit einem 22-Jährigen zusammen zu sein. Also das ist schon sehr unter Umständen sehr problematisch, sage ich jetzt mal so. Ja. Nun, wenn dein Vater dieses so unterstützt und dir sogar hilft und dir da beisteht, ist das natürlich noch wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. Du möchtest ihn auf jeden Fall wiedersehen. Ja. Und es kann ja auch erstmal nur mal eine gute Freundschaft sein. Ja. Oder wie siehst du das? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe mich so nicht verknallt. Du hast ihn schon sehr, sehr verliebt. Mhm. Ja. Und du meinst jetzt, dass du auf dem Wege dieser Sendung ihn vielleicht... Ja, vielleicht Freunde und so, weil ja. Wir waren ja auch dabei, also eine ganze Clique. Ja. Hattest du denn schon mal einen Freund? Ja, schon öfter. Schon öfter. Mhm. Wie alt warst du, als du den ersten Freund hattest? 11 oder so. Früh angefangen, ne? Ja. Und stehst du generell auf ältere Jungs? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Wie alt war der Altersunterschied vorher? 5 Jahre. Auch 5 Jahre, mhm. Mhm. Wirkst du denn auch ein bisschen älter als 13? Ja, viel älter. Viele. Ja, wie schätzt man dich so ein? 17, ja. Marcel, wie heißt er? Thielmann, aber den Nachnamen weiß ich nicht so genau, aber... Marcel bei der Bundeswehr. Ja. Hat vor 3 Wochen mit Nicole geknutscht. Auf dem Open Air Festival. Ja. Wer hat da gespielt? Bösen Onkels. Ja, die Bösen Onkels. Mhm. Und ich habe auch eine Möglichkeit, ihn wieder zu sehen. Das ist am 22.10. auf einem Konzert hier in Hamburg. Und das ist noch so lange, also das dauert noch so lange. Ach, da habt ihr euch verabredet oder wie? Nein, wir haben uns nicht verabredet, aber er hat gesagt, er kommt auch hin, ob ich auch Lust habe, hinzukommen. Am 22.10. Ja. Das ist noch eine Weile hin, aber es ist eine Perspektive, ne? Ja. Also wenn alle Stricke reißen, nun ist ein Konzert aber groß. Ja, das hat mein Vater auch gesagt. Ich soll ihn für dich ausrufen oder so. Ja. Ich weiß nicht. Also dein Vater unterstützt das wirklich. Ja. Dann will ich das Angebot auch machen, falls sich dieser Marcel oder ein Bekannter bei uns meldet. Mhm. Dann geben wir das an euch, an dich und deinen Vater weiter. Okay. Und dann sehen wir auch weiter, was daraus wird. Mhm. Okay. Liebe Nicole, alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Ciao. Jörg, 24. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich habe auch so ein kleines Problem irgendwie. Ich war auch vor 4 Wochen im Urlaub. Das war eigentlich anders geplant, als es laufen sollte. Und zwar wollten wir meine Schwester, mein Schwager, meine Nichte, der Hund aus Hamburg, meine Freundin und ich auf Essen. Wir wollten zusammen nach Österreich fahren und meine Eltern überraschen. Mhm. Und das Dumme an der Sache war, mein Schwager hat kurzfristig dann keinen Urlaub mehr gekriegt. Dadurch hatte ich dann schon mal der Terror mit meiner Freundin. Mhm. Ja, und dann sprach mein Onkel mich an und sagte, ja, wir fahren ja auch, willst nicht mitfahren, das ist gut für uns, du kannst fahren und du kennst den Weg und läuft dann der Motor schon wieder. Ja, sag ich, muss ich mit der Maike klären, meine Freundin, ne? Mhm. Ja, wir haben natürlich einen riesen Palaver, weil, ja, du fährst im Urlaub, ich kann jetzt doch nicht, weil meine Arbeitskollegin krank geworden ist und so. Ja, haben wir das so ein bisschen durchgekaut, dann hieß es, also nein, ich fahr doch nicht, dann habe ich gesagt, ach komm, ich fahr doch, und was soll ich jetzt die 14 Tage noch zu Hause rumsitzen? Ich so, Mensch, lass es mich doch einfach machen und so, ne? Mhm. Naja, begeistert war sie überhaupt nicht. Es gab einen riesen Terror. Ja, und dann bin ich trotzdem mitgefahren. Ja? Ja, und jetzt haben wir unheimlich viele Bekannte da. Wir fahren schon seit fast 14 Jahren dahin. In Österreich? In Österreich, ja. Und ja, wie es der Zufall so will, war natürlich ein Mädel aus Frankfurt da, die war auch alleine da. Mhm. Tja, und irgendwie haben wir uns super gut verstanden und tja, wie das halt so läuft, ne? Ja. Dann haben wir uns auch halt abends mal bei ihr dann in der Pension getroffen, das war direkt um die Ecke. Mhm. Und ja, uns unterhalten und da waren noch ein bisschen, wir haben vorhin noch ein bisschen was getrunken. Ja, und dann auf einmal haben wir uns halt geküsst, ne? Und das halt auch nicht ohne. Ja. Ja, und jetzt am Wochenende, das letzte Wochenende jetzt, ist meine Freundin weggefahren nach Belgien und dann habe ich die Gelegenheit natürlich sofort genutzt und habe gesagt, komm, dann fahre ich jetzt nach Frankfurt und kläre die Fronten, die da halt aufgetreten sind und wie wir da jetzt verfahren und so. Ja. Ja, das habe ich dann gemacht und anstatt zu reden, haben wir da weitergemacht, wo wir in Österreich aufgehört haben. Ich meine, da war halt nichts mit Sex oder so, war halt nur diese Küsserei, ne? Mhm. Also die weiß auch nichts von deiner Beziehung. Doch, sie weiß es. Sie hat ja auch einen Freund, nur sie ist mit dem ungefähr genauso glücklich wie ich im Moment, ne? Ja. Weil bei uns kriselt es nur noch, es ist ein Theater nach dem anderen, wegen dem kleinsten Mist. Und welche Fronten wolltest du aufklären? Wolltest du es beenden, oder was? Ja, sicher. Ja. Aber es endete dann wieder in der Umarmung. Ne, ich meine nicht mit ihr beenden, sondern da eventuell zu klären, wie wir das eventuell weitermachen wollen und so, weil ich meine, Frankfurt-Essen ist noch natürlich eine Strecke, ne? Mhm. Tja. Und irgendwie sind wir jetzt genauso schlau wie vorher. Und irgendwie habe ich da jetzt ein Problem mit. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also du willst, höre ich jetzt daraus, du willst beide Frauen haben. Nee, auf keinen Fall. Also ja, dann musst du dich für eine entscheiden. Ja, und das ist das Problem, ne? Also ich meine, ich bin jetzt mit der hier aus Essen fast 4 Jahre zusammen. Ja. Und okay, ich meine, es waren tolle Zeiten, es waren weniger tolle Zeiten. Und wie ist denn so der aktuelle Stand eurer Beziehung zu der langjährigen Freundin? Naja, der eine Tag ist mal wieder gut, dann ist der nächste wieder total beschissen und... Also es gibt schon auch Krisen? Ja, heftige Krisen. Heftige Krisen. Heftige. Und durch was sind die ausgelöst? Ah, durch den kleinsten Mist halt, ne, also... Kleinigkeiten. Mhm. Naja, ich spiele Fußball und dann heißt es, ach, jetzt gehst du wieder dann zum Training, andere wechselst du die Vereine und so. Würdest du sagen, dass du sie noch liebst? Naja, was heißt Liebe? Das ist die Gewohnheit, sag ich mal eher. Ja. Und... Naja, ist eine scheiß Situation irgendwie. Hast dich jetzt aber in diese neue Frau schon verliebt? Naja, nicht direkt. Ich meine, das ist ein Funke da gewesen, aber naja, ob das jetzt ein Flächenbrand wird, das wird sich halt zeigen. Es ne? hat auf jeden Fall nicht so reingeschlagen, dass du sagst, boah, das ist jetzt die neue tolle Frau und... Ja, teils. Am Anfang kannst du halt schwer sagen, ne? Vielleicht ist diese neue Frau auch gar nicht, vielleicht geht es auch gar nicht jetzt um diese neue Frau in erster Linie, sondern dass da sowas gelaufen ist, einfach ein Indiz dafür ist, dass mit deiner alten Beziehung eine ganze Menge nicht stimmt. Ja, sicher. Ne? Dass das einfach ein Spiegel dafür auch ist. Ich meine, es war auch schon, also meine Freundin hier in Essen, die ist ein einmaliger Fall, sag ich mal, weil es traten auf irgendwelchen Familienfeiern oder so, es traten immer wieder Probleme auf, die mit dem kleinsten Scheißkram, sag ich jetzt mal, ne, sich immer wieder ergeben haben. Ja, könntest du dir denn vorstellen, mit der Frau aus Frankfurt zusammen zu leben oder zusammen zu sein? Na, könnte schon, nur das ist halt die berufliche Situation. Ich bin im Moment im Zivildienst und den mache ich jetzt noch ein halbes Jahr und naja. Aber sie ist auch gebunden, sagtest du gerade, ne? Ja, aber sie ist also noch unglücklicher als ich, weil ich war jetzt seit Wochenende da. Er hat wohl einmal nur angerufen in dem Wochenende und das nur für 3 Minuten oder so. Mhm. Naja, also sie wird natürlich sofort einstimmen, ne? Würde sie, ja. Sehr sicher. Mhm. Also ich denke, in so einer Situation ist es immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass man in sich geht und die langjährige Beziehung wirklich prüft und sich überlegt, wie wichtig einem das noch ist. Wie viel Liebe da ist, wie viel Leidenschaft da ist, wie viel Spaß am Sex zum Beispiel auch noch da ist. Oder was nur Gewohnheit ist. Ja, eben, das ist und, es ja. Aber das ist natürlich, das kann man nur so ganz für sich alleine entscheiden. Und wenn es fast nur noch Gewohnheit ist, dann muss man, wenn es auch schwer ist, nach 4 Jahren diesen krassen Schritt machen und sagen, ich trenne mich. Ja, nur ich sag mal, das ist halt irgendwie die Macht der Gewohnheit. Ne? Du hast jeden Morgen, stehst du auf, steigst in dein Auto und okay, irgendwann verkaufst du das Auto mal und dann hast du keins erstmal, sag ich mal so. Und dann stehst du auf, gehst raus und dann willst du ins Auto und dann, ach Moment mal, ich habe ja gar kein Auto mehr, ne? Lieber Jörg, ich habe eine ganze Menge Leute in den Leitungen hängen. Ich kann dir da keinen klaren, konkreten Rat geben. Das Wichtigste ist, dass du da ganz, ganz ehrlich mit dir ins Gericht gehst, wie wichtig dir die alte Freundin noch ist. Mhm. Und dann auch ganz klar entscheidest. Ich wünsche dir viel Glück dabei. Alles klar. Tschüss. Schönen Dank. Ciao. Tschüss. Petra, 27, hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Petra, dein Thema. Ja, also ich wollte eigentlich nur anrufen, um ein paar Leute zu warnen vor irgendwelchen Kettenbriefen oder Schneeballsystemen und solchen Spielchen. Bist du betroffen in irgendeiner Form? Ja, bin ich. Erzähl. Ja, also das ist so gewesen, ich bin vor circa einem Jahr mal eingeladen worden, auf der Basis, ob ich halt mehr Geld verdienen wollte. Mhm. Und wer will das natürlich nicht, da sagt man natürlich erstmal klar, fragt, was ist das? Von wem bist du eingeladen worden? Von einer guten Bekannten. Von einer guten Bekannten? Von einer guten Bekannten, ja. Und ja, und dann habe ich natürlich erstmal gefragt, was das ist. Und dann sagte sie mir, ja, das könnte sie mir nicht sagen, weil das wäre natürlich eine Marktlücke und darüber könnte sie nicht reden. Mhm. Naja, und da ist man halt neugierig und bezahlt dann auch diese 50 Mark Tagungspauschale. Und ja, das ist dann halt für Essen in diesem Hotel. Mhm. Man kommt dann dahin und da kriegt man das Geschäft dann vorgestellt. Ja, und dann am Schluss hat sich dann herausgestellt, das war ein Schneeballsystem. Das Ganze nannte sich dann Live, wurde unter einem Geschäft verkauft, also als Geschäft verkauft. Und kostete dann 6.500 Mark. Was genau musstest du machen? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Man sollte nur Leute ansprechen, die werben, dass die also auch mitkommen auf diese Veranstaltung. Ja. Und dass sie sich das auch anhören und die natürlich dazu motivieren und mitbewegen, dass sie dann auch einsteigen. Ja. Und auch jeweils 6.500 Mark bezahlen. Also das hast du auch gemacht? Ich habe das auch gemacht. Du hast 6.500 Mark an irgendjemanden gezahlt? Nein, ich habe diese 6.500 Mark an diese Firma bezahlt. An die Firma bezahlt, ja. Ich muss dazu sagen, also das war eine Großverkaufsveranstaltung, so kann man das fast nennen. Ja. Aufgezogen sektenmäßig wie ja in Amerika, also mit Aufstehen und Klatschen und Hey rufen und alles mögliche. Also du hast die 6.000 Mark gezahlt und was hat man dir konkret dafür versprochen? Man hat mir eigentlich ja im Prinzip gar nichts versprochen, außer dass ich dadurch die Möglichkeit hätte, nach einem bestimmten Gewinnplan, wenn ich jeweils so und so viele Leute mitbringe, von denen auch das Geld an Provision zu kassieren. Ja. Ne? Hat man dir da eine Summe auch genannt, um dich heiß zu machen? Ja, natürlich. Also diese Veranstaltung, die ging über mehrere Stunden. Ja. Und da wurde das ganz genau detailliert erklärt. Und wie gesagt, also dass es ein Spiel ist und dass das Geld kostet, wurde verheimlicht bis zuletzt. Auf wie viel Geld solltest du denn hoffen? Ja, also laut diesem Gewinnplan waren das dann irgendwann mal um die 20.000, 30.000 Mark im Monat. Im Monat sogar? Im Monat, ja. Und das so wahrscheinlich noch für eine längere Zeit, oder ja, so? Ja, klar, das ging also kontinuierlich weiter. So, du bist darauf reingefallen, vermute ich mal. Ja, na klar. Reingefallen, du hast das Geld gezahlt und hast es nie wieder gesehen. Falsch. Und genau das ist der Punkt, genau. Weil, also ich habe da eingezahlt, diese 6.500 Mark, und ich war von der Sache sehr begeistert. Mhm. Weil klar, wenn man irgendwie ganz normal arbeiten geht und diese Summen hört, dann findet man das schon toll. Mhm. Und durch diese Manager, die da rumgelaufen sind, wird man auch irgendwo so psychologisch unter Druck gesetzt, dass man natürlich auch mitmacht. Mhm. Ne? Dass man diesen Antrag, sage ich mal, unterschreibt und diese 6.500 Mark bezahlt. Ja, und ich habe dann auch selber Leute geworben und habe die auch mitgenommen zu diesen Veranstaltungen und habe auch sehr viel Erfolg, will ich mal sagen, damit gehabt. Also du hast Provisionen bekommen wieder? Ja, ich habe Provisionen bekommen. In Höhe von? Das war am Anfang, die ersten drei Mitspieler, sage ich jetzt mal, waren pro Nase 1.500 Mark und danach ging das auf 2.500 Mark. Also du hast sogar dann auch noch Knete gemacht dadurch? Jein. Nein, und zwar war der Punkt irgendwann mal da, ich hatte mich dann irgendwann mal qualifiziert und wurde dann also Manager, wurde dazu quasi befördert. Mhm. Und dann hatte ich also auch mal den Blick hinter die Kulissen und bin dann also ganz, ganz gewaltig auf die Nase gefallen, weil ich gesehen habe und gemerkt habe, was da eigentlich genau abgelaufen ist. Also du hast konkret keine großen finanziellen Verluste gemacht, aber hast gesehen... Hast du auch noch? Habe ich auch. Und hast aber gesehen, dass das auch eine Betrügerei ist, das Ganze? Aber ganz gewaltig, genau. Also ich habe durch diese Sache, als ich dann Manager wurde, wir wurden dann alle komplett geschult, psychologisch geschult, um die Leute mit Fragen oder auch durch das Reden dahin zu bewegen und dahin zu führen, dass sie halt eben dieses Geld bezahlen und dann auch mit einsteigen. Und ich habe gesehen, mit welch wirklich kaltblütigen Machenschaften diese Drahtzieher da also an die Leute auch dran gegangen sind. Mhm. Wie lange warst du dabei, Petra? Circa ein Jahr. Ein Jahr. Circa ein Jahr. hat dieses System, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, einen bestimmten Namen, damit wir besser warnen können? Ja, also es gibt mehrere Sachen. Es hieß damals Live. Heute weiß ich nicht mehr, ob es das in dem Sinne noch gibt, aber es gibt noch mehrere Sachen, wie zum Beispiel Jump oder Titan. Das ist alles das ein und dasselbe System. Also dein Eindruck, nachdem du richtig hinter die Kulissen geschaut hast, ganz klarer Tipp an alle Leute, Finger davon lassen. Bloß weg damit, weil es ist, also auch wenn man in der ersten Zeit Geld verdient, man kommt früher oder später in einen Wahnsinnsteufelskreis und man kann vor allen Dingen nicht aussteigen. Man wird bedroht, also wirklich mit Leib und Leben, und man hat Angst um sein Leben. Und aber dir ist der Aufstieg gelungen? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Was hast letztendlich, wie viel Verlust hast du gemacht? 60.000 Mark. 60.000 Mark. Liebe Petra. Ja. Ich freue mich, dass, wenn, wie auch immer, wir konnten das jetzt nicht ganz sehr intensiv vertiefen, aber dass du da irgendwie rausgekommen bist. Mhm. Und ich hoffe, dass die Warnung auch gut jetzt über den Sender gegangen ist. Ja, das hoffe ich auch, weil es sind also bislang sehr viele Leute damit auf die Nase gefallen. Ja, vielen Dank für deinen Anruf. Jo, bitte. Ciao. Jo, ciao. Jetzt haben wir noch die Melanie am Telefon, 20 Jahre. Hallo, hallo Domian. Melanie. Ich rufe an, weil ich habe das Problem von meinem Freund, die Mutter ist vor knapp einem Monat gestorben. Ja. Und da war ich auch immer für ihn da und logisch, was man in den Situationen halt macht. Und für seinen kleinen Bruder, der hat eine Behinderung, der ist zurückgeblieben, der ist 13 Jahre alt. Und das wurde mir aber irgendwann zu viel. Mhm. Und das auch zum Sommer, also wir hatten dann auch natürlich keinen Urlaub. Das war dann ganz toll, wir hatten ganz viel geplant und wir fahren weg und so. Das kam natürlich dann nicht. Jetzt hatte er vor einer Woche Geburtstag und da kam dann das absolute Tief. Wir haben uns jeden Tag gestritten. Mhm. Wir hatten jeden Abend Zoff und eigentlich wollte ich ihm, wir haben uns jetzt wieder versöhnt, so einigermaßen, wo ich sage, die Beziehung geht jetzt langsam wieder den Berg auf. Ja. Und ich über den Fernseher wollte ich ihm eigentlich nur sagen, dass ich ihn trotzdem sehr, sehr lieb habe und dass ich das alles mit ihm so durchgestanden habe, finde ich ganz toll. Ja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, ihr beiden? Wir sind seit dem 21. August 2 Jahre zusammen. 2 Jahre. Mhm. Und ich glaube auch, dass so etwas eine ganz, ganz schwere Zeit ist, wenn man das gemeinsam durchzieht. Ist die Mutter plötzlich gestorben? Ja, von einem Tag auf den anderen. Ja. Also es war ganz schlimm und er hat es auch nicht direkt erfahren. Es ging dann über 1000 Ecken, über 1000 Familienmitglieder und sein Vater rief ihn dann an und sagte ihm, dass dann seine Mutter gestorben ist. Und dann hat er mich auf der Arbeit angerufen und dann bin ich direkt hier rüber gewetzt zu ihm. Und also es war schon so, dass ich gemerkt habe, dass es ihm richtig schlecht geht. Und dass ich auch gemerkt habe, ich muss mich jetzt auspowern. Aber ich habe halt auch einen ziemlich anstrengenden Beruf, bin Erzieherin. Und das knallt dann halt irgendwann. Ne? Ich finde es aber auch ganz normal, Melanie, dass man in einer solchen extremen Zeit, dass da dann auch schon mal die Nerven blank liegen. Ja. Und dass man auch dann vielleicht Probleme miteinander hat oder Stress hat, weil es einfach so schwer ist und vor allen Dingen, wenn man auch so jung noch ist. Ja. Und ich habe da schon Respekt vor, wenn du das da so durchgezogen hast mit deinem Freund und ihm auch so beigestanden hast. Das ist so wichtig, dass man in so einer schweren Phase des Lebens dann auch Menschen hat, die ganz nah bei einem sind. Ja. Und toll, wenn das jetzt wieder bergauf geht mit euch beiden. Ja. Ja, und deswegen, ich wollte ihm eigentlich nur sagen, dass ich ihn ganz doll lieb habe. Okay. Weil ich weiß, dass er deine Sendung unheimlich gerne guckt und jetzt davor sitzt. Wie heißt er? Boris. Boris. Schönen Gruß an den Boris und auch alles Gute an den Boris. Ja. Liebe Melanie, mach's gut. Ja. Und halt zu ihm. Ja, mach ich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war die erste Sendung jetzt in der neuen Saison. Mensch, das ging ja wieder so unglaublich schnell. In der Technik, Petra Poster-Remschak, am Mikrofon Jürgen Domian. Und morgen Nacht haben wir eine Themennacht und da geht es um die viel gescholtenen Schwiegermütter. Meine Frage an euch ist, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit Schwiegermüttern? Und man muss ja nicht immer verheiratet sein, um diesen Begriff zu benutzen, Schwiegermütter. Also auch, welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit den Müttern eurer Freunde oder Freundinnen? Ihr könnt uns wie immer morgen schon erreichen ab 0 Uhr. Da sind unsere Telefone schon von den Kollegen besetzt. Die sitzen an den Telefonen unter der Nummer 0130 2911. Und wir sehen und hören uns hoffentlich wieder um Punkt 1 Uhr hier bei 1 Live im Radio und hier im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Macht's gut. Bis morgen. Bye, bye.